Der 8. Kongress der koreanischen Kinderorganisation fand am 6. Juni im Kulturhaus 25. April feierlich statt. Daran nahmen die von den Grundorganisationen der koreanischen Kinderorganisation des ganzen Landes ausgewählten vorbildlichen Delegierten teil. Die vier Schüler- und Kinderarbeit zuständigen Mitarbeiter und die Funktionäre für Erziehung der Jugendlichen und Schüler waren zum Kongress eingeladen. Mit den Delegierten der koreanischen Kinderorganisation erschien Kim Jong-un auf der Tribüne des Kongresses. Ein Mitglied der koreanischen Kinderorganisation band um den Hals des Genossen Kim Jong-un ein rotes Halstuch. Die Delegierten der Kinderorganisation überreichten ihm einen duftigen Blumenkorb. Kim Jong-un gratulierte den hochbegeisterten Delegierten der koreanischen Kinderorganisation und begrüßte sie herzlich. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK, Choi Tae-bok, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-fan, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Sung-do, Vorsitzender des Bildungskomitees, die Funktionäre des Jugendverbandes und der betreffenden Bereiche und die Delegierten der koreanischen Kinderorganisation, die beim Lern- und Organisationsleben vorbildlich sind, nahmen auf der Tribüne ihre Plätze. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte. Erstens, über die zuverlässige Heranbildung der Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation zu tüchtigen revolutionären Begabten und zu jungen Revolutionären, die dem Marschall Kim Jong-un treu ergeben sind und die in sich geistigen Reichtum, moralische Sauberkeit und körperliche Vollkommenheit vereinen. Zweitens, über die Änderung des Statuts der koreanischen Kinderorganisation. Jun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, hielt ein Referat über den ersten Tagesordnungspunkt. Er verwies darauf, dass die koreanische Kinderorganisation einen sieg- und ruhmreichen Weg zurückgelegt habe, was losgelöst von großen Fürsorgen von Kim Il-sung und Kim Jong-il undenkbar sei, die die Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation zu wahren Söhnen und Töchtern, die der Partei und Heimat treu ergeben seien, herangebildet hätten. Seit dem 7. Kongress der koreanischen Kinderorganisation hätten ihre Grundorganisationen in den letzten 4 Jahren bei der Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus der Gratulationsrede von Kim Jong-un auf der gemeinsamen Veranstaltung der Grundorganisationen der koreanischen Kinderorganisation zu ihrem 66. Gründungstag und der Hinweise von Kim Jong-un auf die Verstärkung der Arbeit der koreanischen Kinderorganisation große Erfolge erzielt. Alle Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation sollten mit den unvergänglichen Sonnenporträtfahnen von Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Spitze der Fahne der koreanischen Kinderorganisation zu den Pfeilern des erstarkenden Korea, die dem Marschall Kim Jong-un unwandelbar treu ergeben seien, zuverlässiger vorbereiten. Auf dem Kongress gab es Reden. Die Redner äußerten ihre Entschlüsse dazu, den Marschall Kim Jong-un hoch zu verehren, mit der Ehre und Freude an dem bedeutsamen 8. Kongress der koreanischen Kinderorganisation teilgenommen zu haben, fleißig zu lernen, an dem Organisationsleben aktiv teilzunehmen, bei der sozialpolitischen Tätigkeit und bei der Bewegung für schöne Taten aktiv zu sein und sich somit zu wahren jungen Revolutionären für die Fortsetzung des Marsches von Baekdu vorzubereiten. Kim Jong-un hörte aufmerksam die Reden von Delegierten der koreanischen Kinderorganisation und zollte ihnen Beifälle. Auf dem Kongress wurde ein Beschluss über den ersten Tagesordnungspunkt verabschiedet. Dann wurde der zweite Tagesordnungspunkt über die Änderung des Statuts der koreanischen Kinderorganisation besprochen und darüber ein Beschluss angenommen. Marschall Kim Jong-un hielt auf dem Kongress eine Ansprache.